Contrabanda FM. Ni adulta, ni adultera, ni adulterada. 18 anys de Libertat a les Zones. Al 91.4 de Barcelona. Tazu ore radio FM Contrabanda. De hava pa sapo que tazu es asatu tarjumani kavi. Barcelona, jar sara, yo nevi, jal salur bande. Contrabanda FM. Optis per 18 anys de Libertat de Prinunde Radiofonice. Ni adulta, ni adultera. 91.4, Barcelona. Contrabanda FM. Ni adulta, ni adultera. Aquí comienza Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana. En Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Un programa sobre la actualidad alemana. En Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Einen wunderschönen guten Nachmittag, hier ist wieder Niemandsland. Es ist Freitag, der 19. März 2010. Ein doch recht vorfrühlinghafter, relativ warmer Tag hier in Barcelona an diesem Märzwochenende. Und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu unserer neuen Sendung. Willkommen alle, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Wir von Contrabanda sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Bienvenidas y bienvenidos. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt euch wie immer euer Detlef Jeskatz. Jo. Queríamos comenzar hoy el programa con un tema que a lo mejor a todos ustedes les está, diríamos, deprimiendo el alma. Se trata de un caso, diríamos, insoportable de la justicia antijusticia. Tenemos que hablar hoy, una vez más, y esta vez en lengua castellana, sobre el extraño caso del juez Baltasar Garzón. Imaginémonos, un juez alemán levanta acta contra un abogado o contra otro juez que investiga el crimen nazi y le amenaza con inhabilitarle durante el resto de su vida. Además, él quien acusa es un grupo neonazi que acusa al juez de investigar los crímenes nazis, los crímenes del régimen Hitler. Esto es más o menos el caso del juez Garzón. El periodista Pablo Torres ha escrito una carta que pienso se le debe dar máxima difusión entre escuchantes de la radio, amigos, conocidos y todo el mundo. Voy a leer esta carta porque es una crónica de un linchamiento anunciado. Mis queridos amigos, asistimos paralizados al linchamiento que se hace desde el Tribunal Supremo contra el juez Garzón por el tremendo delito de investigar los crímenes del franquismo. La otra causa también había sido antes desestimada. El director del linchamiento es el juez Varela, perteneciente a la Asociación Jueces para la Democracia. Ojo, ¿a qué esperan para expulsar a este infiltrado? Para linchar a Garzón utilizan las contundentes pruebas de un pseudo sindicato de extrema derecha. Manos sucias. Y de la Falange Española y de las JONS o JONS, partido político muy conocido por sus actividades democráticas durante el franquismo más criminal. Ver fosas comunes repartidas por todo el territorio español a partir de 1939. La Fiscalía está en contra de los procesamientos. Los no pruebas dan risa. Al linchamiento ahora se ha sumado el Consejo General del Poder Judicial. Ya sabemos que la señora Margarita Robles, amiga del juez Varela, también quiere acabar con Garzón, antes incluso de estar formalmente sentado en el banquillo. La realidad es que el Tribunal Supremo ya le ha condenado. La manifiesta enemistad de la señora Margarita Robles hacia Garzón es antigua. El juez Varela y Margarita Robles están dando auténticas lecciones de franquismo. ¿Justicia al revés o no justicia? Y de paso, el juez Varela, de Jueces para la Democracia, impide investigar los crímenes del franquismo. Para ver una actuación judicial tan calamitosa, parcial, malintencionada y suez, hay que retrotraernos al franquismo mismo, con Franco. Las causas que de forma inquisitorial se siguen contra Garzón no tienen el menor sentido, salvo escarmentarle y dar un serio aviso a los demócratas. Aquí todo sigue atado y bien atado, como dijo Franco. Ya se hizo una ley de punto final. El franquismo y sus crímenes fueron amnistiados. Los criminales pueden moverse libremente por donde quieran. Y el que no lo acepte, procesado. Como en los mejores tiempos de los tribunales de orden público de la dictadura. Recurro a mi libertad de expresión sin saber si acabaré procesado por este escrito. Ante la falta de intelectuales de verdad que, a modo de Zola, denuncien las aberraciones judiciales que se siguen contra Garzón. Aquí no hay intelectuales, aquí solo hay garbanceros al servicio de los que mejor paguen. No tienen pruebas contra Garzón. Investigar el franquismo es una necesidad democrática para reparar de una vez a las víctimas del franquismo. Procesar a Garzón es procesar a los demócratas, es procesar a la democracia misma. El espectáculo que nos ofrece el juez Varela, con la complicidad del juez Prego y todos estos jueces franquistas que han colonizado el Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, es bochornoso. España vuelve a ser una vergüenza en el extranjero, porque sus jueces parecen más atentos a perpetrar venganzas personales que a cumplir con las leyes democráticas. Ni siquiera se puede entrar en el tema de las sentencias. Sería mucho peor. Espantado, asustado, me manifiesto, por tanto, contra el linchamiento del juez Garzón. Me manifiesto contra esos jueces presuntamente democráticos que, con métodos franquistas, quieren acabar con la investigación de los crímenes de la dictadura. Me manifiesto para decir la investigación de los crímenes del franquismo. Me manifiesto contra las leyes de punto y final que amnistían a criminales de guerra. Me manifiesto por la libertad y la democracia. Pablo Torres, periodista. Premio Ortega y Gasset de Periodismo Gráfico 2005. Y este programa se apunta también. Nos manifestamos con el señor Pablo Torres. Solicito que difundan este apartado de programa a todas las personas que pueden. Si estos jueces actúan así contra un juez de prestigio internacional, de solvencia jurídica contrastada, ¿qué barbaridades no podrán hacer contra cualquier ciudadano anónimo? Es decir, contra usted, contra mí, contra ti. Niemandsland. 19 de marzo 2010. Bienvenidos y bienvenidas al programa. Hallo Werner, du bist auch mittlerweile eingetroffen. Ja, guten Tag. Schönen guten Tag. Also hat mich natürlich gleich sehr runtergerissen, dieser erste Beitrag hier. Aber gut, so ist es halt tatsächlich. Ich hoffe, es hat dir Mut gemacht, dich diesem Protest anzuschließen. Doch, das weil es geht ja darum, dass dieser Vorgang ist eigentlich einmalig in der Rechtsgeschichte eines demokratischen Landes. Man findet keine Worte. Ein Völkermord darf nicht untersucht werden und wir gucken auf die Türkei runter, wenn die anfangen, ihre armenischen Genozidleichen zu verstecken. Ja, vor der aber schon, also innerhalb von Old Europe, ist es wirklich schwer, sich vorzustellen, dass sowas zum Beispiel passiert in Deutschland oder in Frankreich oder in England. Warum passiert es hier in Spanien? Eben, weil halt doch auch immer noch die Politik insofern näher ist, also die Geschichte, sagen wir noch, und wichtiger ist im aktuellen Alltagsgeschehen. Der Bürgerkrieg ist irgendwie noch in den Köpfen. Franco ist leider erst 75 gestorben und deshalb sind diese Sachen einfach noch, wie soll ich sagen, lebendiger und auch präsent. Man kann reden von Klassenjustiz, glaube ich, sogar hier. Also nicht nur Klassengesellschaft und der Staat ist der Vertreter der herrschenden Klasse, sondern auch in der Justiz kennen wir ja diesen Ausdruck, Klassenjustiz. Aber in diesem Fall vielleicht auch. Ne? Warum, was macht die herrschende Klasse, wenn sie wirklich Probleme bekommt? Sie rekurriert auf den Faschismus. Ja? Da gibt's x Beispiele dafür. Und die Faschisten heute in Spanien, das geht von ganz ultrarechten Gruppierungen bis tief hinein in die PP, ne, in die sogenannte Volkspartei hier. Und ich glaube, dass es daher kommt im Grunde, dass das alles noch ein bisschen wilder oder, wie soll ich sagen, unzivilisierter vor sich geht als in anderen europäischen Ländern. Das auf der einen Seite natürlich und auf der anderen Seite eben ein Faktor, der nach meiner Meinung auch sehr entscheidend wirkt, ist, dass der spanische Faschismus ist militärisch nicht besiegt worden und kein einziger spanischer Folterer, Henker, Mörder wurde jemals gerichtlich vor ein ordentliches Gericht gestellt und bestraft für seine Verbrechen. Und eine Diktatur, die ungestraft über die Zeit sich hat retten können, die glaubt sich im Recht. Das heißt, die spanische Rechte glaubt sich immer noch Herr über dieses Land, Herr über die Justiz. Und der lange Schatten des Franquismus, eben durch seine Straflosigkeit, erzeugt immer noch ein Klima von Angst. Besonders unter alten Republikanern und unter der Linken. Und die Linke in diesem Land ist auch sehr feige, das muss man leider sagen, wenn man die Linke nennen darf, die an der Regierung sind. Die trauen sich noch nicht mal so einem Gesindel die Stirn zu bieten, wo ihre eigenen Großeltern praktisch ermordet, totgeschlagen und aus dem Land geprügelt und geschossen wurden. Und das ist eigentlich die Schande, die man anprangern muss, wenn man über den seltsamen Fall des Herrn Juez Garzón spricht. Und konkret, jetzt kommt noch dazu, das ist ja nicht nur die einzige Initiative von, sagen wir mal, von der Rechten, also nicht alle, die in der PP sind, sind Faschisten, aber die spanische Rechte attackiert ja den Garzón auf drei Fronten. Eine wichtige ist die Sache da mit dem Fall Gürtel, das kommt natürlich auch schön zu Pass, ja, dann ist er auch weg, Und er ist, wie sagt man, Juez de Instrucción, der Untersuchungsrichter. Untersuchungsrichter. Und dann hätte man den, und dann war noch irgendwas. Ach so, ja, nee, das ist weniger wichtig, dass er angeblich Honorare. Das ist vorbei, vergessen. Das niedergeschlagen. Ja. Man muss dazu sagen, es gibt jeder gemeine Bürger kann gegen jedermann eine Anklage erheben, beziehungsweise einen Strafantrag stellen. Die Frage ist nur, ob dem stattgegeben wird. Du kannst und ich, wir können hingehen und irgendjemanden verklagen, aus der Regierung, einen General wegen Angriffs, Krieg oder irgendwas. Das wird natürlich sofort als Lappalie niedergemacht. Ein Richter entscheidet innerhalb von 10 Sekunden, dass das in den Papierkorb wandert. Das ist klar. Das Erstaunliche ist, dass so etwas überhaupt auf einem Schreibtisch gelandet ist und ernst genommen wird. Das ist schon mal der Skandal. Gut, der merkwürdige Fall des Juez Garzón. Beginnen wir heute unser Musikprogramm. Nein, unser Musikprogramm hat natürlich schon begonnen. Was erzähle ich da? Aber sagen wir mal, das Hardcore-Musikprogramm beginnt heute mit einer Gruppe, die mir schon seit langem am Herzen liegt. Japanische Kampfhörspiele. Unsere Live-Schaltung nach Saudi-Arabien. Der Muezzin ruft zum Gebet. Barcelona, Fun City Blues. Einer von diesen schwülen Spätsommernachmittagen. Der Asphalt summt tonlos unter den Autos und Bussen. Du gehst durch diese seltsamen Menschen und denkst, alles durchgeschleustes Pack. Globales Gesindel in seinen lächerlichen Freizeitklamotten. Hin und wieder noch Spuren von wirklichem Leben. Man sollte die Einheimischen, die die Invasion überlebt haben, unter Denkmalschutz stellen und ihre seltenen Orte mit NATO-Draht schützen. Vor all dem internationalen Raubzeug. Barcelona, Fun City Blues. Sie bauen chromglänzende Hotelfassaden und Modern Art Museums nach amerikanischem Muster. Aber den zunehmenden Gestank aus den Kloaken, den kriegen sie nicht weg. Und ein schlecht gezapftes Bier für 5 Euro am Paseo de Gracia. Ihre Kinder verwahrlosen einsam vor den Bildschirmen. Die Hypothek ist nicht mehr zu bezahlen. Sie arbeiten sich arm. Amerikanische Verhältnisse. Getting poor by working. Gestank, Nepp, asiatischer Ramsch, Billiglohnsklaven, Billigflüge, Low Cost. Barcelona,

Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Bei allen berechtigten Klagen über den Verlust von Werten und Moral in unserem ach so gemeinen Wesen und bei aller begründeten Sorge um den Verlust der Privatsphäre durch Nacktscanner, flächendeckende Videoüberwachung und Online-Durchsuchung von Computern, ist es immer wieder erfreulich zu sehen, wie sich einige wenige Aufrechte im bürgerlichen Zeltlager nach gerade anstandslos erheben, wenn es darum geht, die wirklich sensiblen Daten des Bürgers zu schützen. Die sensibelsten Daten des Bürgers aber sind ohne Zweifel die Steuerdaten. Und die aller sensibelsten Daten sind die Steuerhinterziehungsdaten. Deshalb bedürfen diese Daten besonderer Schutzmaßnahmen und zum Glück gibt es Staaten, die sich ganz dieser wichtigen Aufgabe verschrieben haben. So ist zum Beispiel die süße kleine Schweiz in diesem Geschäftsbereich erfolgreich tätig. In den Steueroase-Bunkern der Schweiz verstecken traditionell die größten Wohltäter der Menschheit jene Gelder, die besonders bedroht sind. Ob um das mühsam arisierte jüdische Vermögen besorgte Nazis, ob namenlose lateinamerikanische Despoten, ob Terroristen oder Drogenbarone, ob bekannte Volkshelden wie Saddam Hussein oder Idi Amin oder durch Wegelagerei in Form von Spitzensteuersätzen gequälte Leistungsträger der Wirtschaftselite, die Schweiz bietet Zuflucht und Trost für alle mühseligen und mit geklautem Geld beladenen dieser Erde. In diesem gastfreundlichen Land ist jeder willkommen, solange er ausreichend illegal erworbenes Geld mitbringt. Wie sagt man? Schwarzgeldkonten, wer hat's erfunden? In der Schweiz ist man zu Recht stolz auf diese Tradition und nennt sich unverhohlen Helvetia, eine Kurzform von Hehlerveteran. Wenn aber das altehrwürdige Geschäft der Hehlerei durch kriminelle Machenschaften in Form von Datenklau bedroht ist, dann kann der Schweizer ungemütlich werden. In ungewöhnlich scharfer Form hat jetzt die Helvetia-Bundespräsidentin Leuthard die Deutschen vor dem Ankauf einer CD mit Daten über Schwarzgeldkonten gewarnt. Sie sagt, die Daten über Schwarzgeldkonten sind geklaut. Wenn die Bundesregierung diese Daten kauft, ist das ein richtig gehender Handel mit Kriminellen. Und das könnte ernste Konsequenzen haben, denn ordentlich wie die Helvetier sind, haben die bestimmt ein Patent auf den Handel mit Kriminellen. Bis neulich. Ein paar Neuigkeiten von Herrn Volker Pispers über Kriminelle. Kriminelle haben es leicht, wenn sie reich sind, eine große Firma führen, einen großen Konzern und Freunde in der Politik haben. Ist das nicht so, Werner? Und andere. Dann haben sie es leicht. Betrügen und gute Beziehungen haben. Wenn sie Leute niedermachen, entlassen, Löhne drücken, Leute ins Elend stürzen. Wir haben ja letzte Woche schon kurz über Millionäre geredet, ne? Und wahrscheinlich, ich sage jetzt einfach mal, zwischen 90% und 98% von diesen Millionären sind doch irgendwo Kriminelle. Davon kann man doch ausgehen. Ne? Woher kommt der Reichtum? Normaler arbeitender Mensch, der kann doch niemals Millionär werden. Da muss er irgendwas dran drehen. Ja? Und wo halt Geld da ist, ist bei der Mafia. Und dass die kriminell ist, das wissen wir ja. Die Zahl der Dollarmillionäre in den USA hat nur im letzten Jahr um 1,1 Millionen zugenommen. 1,1 Millionen Millionäre mehr. Und es werden wieder mehr Privatflugzeuge gekauft. Oder bleiben wir hier in Katalonien. Da der Aufsichtsrat von der Caixa Catalunya gerade dem Generaldirektor, einem gewissen Herrn Adolf Todó, sein Fixgehalt um 14% erhöht. Und der Arme, der bekommt jetzt gerade noch 800.000 Euro im Jahr. Das ist ja praktisch ins Elend gestürzt werden. 800.000 Euro im Jahr, das ist unzumutbar. Ja, das ist schon elend. Und dann die andere Frage, woher kommt dieses ganze Geld, das diese Leute haben? Wer finanziert es? Und das da, wo wir jetzt ins Spiel kommen, du und ich, also all diejenigen, denen die Gehälter eingefroren werden, denen die Renten nicht erhöht werden, aus den Gehältern, die sie einsparen, wenn sie Leute entlassen. Die jungen Leute, wissen wir, bis 25 Jahre, 43% davon sind arbeitslos. Und wenn sie doch eingestellt werden, dann mit zeitlich limitierten Verträgen, das kann gehen von 6 Monaten bis zu einer Woche oder einem Tag sogar, gibt es Verträge mit lächerlichen Löhnen. Und natürlich die Schwachsten der Schwächen, die Immigranten. Ne? Was sich da abspielt, ist unglaublich. Ne? Schwarzarbeit nimmt zu, wahnsinnig. Schriftliche Verträge gibt es überhaupt nicht mehr. Natürlich wird keine Sozialversicherung abgeführt. Katastrophale Arbeitsbedingungen. Es gibt zwar auch innerhalb von diesem Territorium Stundenlöhne von 6 Euro und auch massenhaft von 20 Euro, aber nicht Stundenlohn, sondern 20 Euro für 13 Stunden Arbeit pro Tag. Ja? Und das 7 Tage in der Woche. Hm? Wir haben das Panorama vielleicht noch gar nicht so ausgemessen, das Großpanorama. Es geht ja im Moment darum, dass die sogenannten PIK-Staaten gezwungen sind, praktisch ihrem eigenen Völkern die Daumenschrauben anzulegen. Das heißt, Löhne kürzen, Renten kürzen, gekürzt muss werden im sanitären Bereich, Gesundheitskosten, die Pharmaindustrie bekommt praktisch nicht mehr so viele Subventionen, das macht nichts, aber die Leute bekommen die Medikamente weggenommen, Lehrer werden entlassen, Gehälter werden gekürzt, Klassen werden zusammengelegt und im Kulturbereich natürlich, und da haben wir hier einen Zeugen, der sagt, Bammel, dass euer Projekt doch recht frühzeitig eingestellt wurde. Ist das richtig? Du müsstest dich ein bisschen dem Mikro nähern. Nee, nicht ganz. Ich war ja vor 4 Wochen schon mal hier zu Gast. Das hat mir sehr gefallen, deswegen bin ich heute wieder hier. Ich habe für das Filmfestival Mekal, so ein Kurzfilmfestival, gearbeitet und bin hier im Rahmen eines EU-finanzierten Praktikums und das ist jetzt abgelaufen und das Festival ist aber im April. Gut. Und es ist so, dass sie einfach keine neuen Leute einstellen oder auch keine Leute, die jetzt da monatelang gearbeitet haben und jetzt sich so, also ich habe mir in den Monaten eine Qualifikation angeeignet, die sie eigentlich gut gebrauchen könnten. Aber es gibt keine Möglichkeit, das zu finanzieren, weil einfach zu wenig Fördergelder da sind. Und wenn Leute dann nicht neu eingestellt werden oder es ist so, dass sie im Moment ihren ganzen Personalbereich mit Praktikanten und studentischen Hilfskräften abdecken. Oder die Arbeit umverteilen auf die anderen, die noch da sind. Genau, ja. Ist nicht ganz einfach. Also ich habe es mitbekommen jetzt die letzten Wochen und wenn mich meine Wahrnehmung nicht täuscht und meine also meine Sprachkenntnisse sind nicht so dolle, aber von dem, was ich so mitbekommen habe aus Gesprächen mit anderen Leuten aus der Kinobranche und aus dem Kulturbereich, ist es irgendwie ziemlich wackelig alles im Moment und schwierig. Es sieht nicht gut aus, weil eben der Euro selbst ist mittlerweile in Gefahr. Das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von letzter Woche über die Euro-Lüge. Und da kommen ein paar, ich habe mir den Artikel wirklich durchgelesen, weil es mich interessiert. Und da kommen ein paar Details ans Tageslicht, die einem doch wirklich mehr als nachdenklich machen müssten. Es sind ein paar Leute eigentlich, sind ein paar Individuen, die praktisch das Schicksal unserer Nation entscheiden. Ein Herr John Taylor. John Taylor leitet zusammen mit einem gewissen Jonathan Clark in New York einen der größten Devisen-Hedgefonds der Welt. Das Monster heißt FX Concepts. Bereits Anfang Februar bekannte er, wir setzen auf den Kursrückgang des Euro. Dann haben wir eine andere smarte Figur, Diese Leute sehen alle völlig normal aus. Die sehen aus wie smarte Geschäftsleute. Ein gewisser Herr John Paulson, der hat Milliarden verdient, weil er rechtzeitig auf ein Ende der amerikanischen Immobilienblase spekuliert hat. Das heißt, er hat gewettet, an der Börse gezockt. Im vergangenen Jahr setzte er auf ein Comeback der US-Banken. Jetzt will er an der Euro-Krise verdienen. Dann haben wir einen Mann, der ist bekannt, eine Legende schon, George Soros. Das ist eine Investorenlegende, wie man das so schön sagt, eigentlich ein Investorenwitz. Man hat diesem Individuum erlaubt, praktisch England in die Bank von England in die Knie zu bekommen. Er ist eine Legende, seit er 1992 mit Spekulationen gegen das britische Pfund ein Vermögen gemacht hat. Sein Fonds wird beschuldigt, gemeinsam mit anderen einen Angriff auf den Euro verabredet zu haben. Das sind die drei Hauptakteure, drei Individuen, Leiter von Hedgefonds, gegen einen ganzen Kontinent, gegen Europa. Was sagen wir dazu? Dass drei Individuen, die stinkreich sind, die sitzen den ganzen Tag in ihren Jet-Lounge-Logen, umgeben von ihren Luxushuren mit ihren Privatjets und denken nur daran, wie können sie den Euro kaputt machen, wie können sie noch mehr Milliarden machen. Und man kann angeblich nichts dagegen machen. Man lässt die gewähren. Warum? Natürlich können wir was dagegen machen. Ja klar, aber was machen müssen wir das erstmal klar sagen oder noch mehr Leute klar haben, dass das so ist und dass es diese Leute sind, die die reale Macht haben und dass alle Politiker, egal welcher Partei, sind nur deren Marionetten. Und das muss man erstmal begreifen. Ne? Und dann werden wir schon, wenn wir es noch mehr begriffen haben, dann werden wir schon was dagegen machen. Die Zusammenhänge sind sehr komplex, das muss man auch sagen. Ich lese mal kurz einen kurzen Passus aus der Spiegelanalyse zu diesem Thema vor. Das ist doch ziemlich interessant. Da heißt es eben, dass zum Beispiel die Regierungen Europas jetzt mit diesen Defizitproblemen kämpfen, besonders die griechische Regierung. Die brauchen natürlich umfassende staatliche Hilfen und so weiter und so weiter. Eine sehr komplexe Sache. Jetzt heißt es, Zitat, verstärkt wird der Druck von jenen einflussreichen Großanlegern, ich habe gerade drei genannt, die in den Handelssälen der mächtigen Investmentbanken und den Chefetagen der Hedgefonds zu Hause sind. Bei einigen von ihnen ist der Absturz des Euro beschlossene Sache. Und sie arbeiten kräftig daran, dass die Prognose Realität wird. Einer der Angreifer ist der New Yorker Hedgefondsmanager John Paulson, gerade genannt, in dessen Fonds mehr als 30 Milliarden Dollar liegen. Er gilt als Guru in der Investmentszene, seit er ab 2005 mit durchschlagendem Erfolg, wie es heißt, auf einen Zusammenbruch des amerikanischen Immobilienmarkts gewettet hatte. Wir wollen nur das Geld unserer Investoren schützen, sagte er vor noch ein paar Wochen bei einer Anhörung im US-Kongress, so emotionslos und unterkühlt, als hätte er gerade eine Portion Pommes frites gekauft. Zu den Gegnern der Gemeinschaftswährung gehören auch die amerikanischen Großspekulanten John Taylor und Jonathan Clark. Mit FX Concepts kontrollieren die beiden in New York einen der größten Devisen-Hedgefonds der Welt. Allein die Händler ihres Global Currency Programm, so heißt das Teil, wetten mit einem Einsatz von 3 Milliarden Dollar. Wir setzen auf den Kursrückgang des Euros, sagte Clark bereits Anfang Februar. Etwa zur gleichen Zeit erhöhten sich an den Terminbörsen in Chicago die spekulativen Nettoverkaufspositionen auf den Euro massiv. Wie konspirativ die Angreifer bisweilen vorgehen, beweisen die Untersuchungen, die das US-Justizministerium in der vergangenen Woche eingeleitet hat. Die Behörden gehen dem Verdacht nach, dass die Unternehmen von Paulson und anderen Branchengrößen, darunter auch der Fonds der Investmentlegende George Soros, eine konzentrierte Aktion und Attacke gegen den Euro planen. Dazu sollen sie illegale Absprachen über Spekulationen getroffen haben. Frage: Kann man illegale Absprachen über Spekulationen treffen? Gibt es legale Spekulationen, illegale? Das ist ein Sumpf, meine Damen und Herren. Da kann man sich wirklich nur hinter die Ohren fassen. Man möchte am besten stundenlang mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Nicht, weil diese Typen das machen, daran zweifeln wir nicht, sondern dass Regierungen, die demokratisch gewählt wurden und sich sozialdemokratisch und sozialistisch nennen und in ihren Sonntagsreden Wohlstand und Demokratie versprechen, dieses kriminelle Pack gewähren lassen. Im Zusammenhang mit der Krise passiert es ja sogar manchmal, dass so sogenannte linke Politiker oder Sozialdemokraten manchmal so ganz ein bisschen andeuten, ja, vielleicht sollte man doch was machen gegen diese Hedgefonds oder die Steuerparadiese. Und es gab da jetzt vor kurzem einen Vorstoß von, glaube ich, deutschen oder spanischen Sozialdemokraten, Und wer hat die Sache gebremst, gegen die Hedgefonds vorzugehen? Gordon Brown in England. Warum? Weil die Londoner City die Geschäfte, die dort getätigt werden an der Börse, 80% sind Hedgefonds. Ja, das ist bekannt. London ist praktisch der Hedgefonds-Markt Nummer 2 nach den USA und eben die Steuerparadiese, die Cayman-Inseln. Da sitzen alle Hedgefonds, haben auf den Cayman-Inseln ihre Hauptbüros, ihre Hauptsitze. Das sind meistens nur kleine Briefkästen oder ein kleines Hinterzimmerbürochen, wo diese Leute sitzen. Die unterhalten da jedenfalls offiziell ihre großen Hedgefonds-Büros. Und es kam, wenn ihr euch erinnert, oder wenn du dich erinnerst, Werner, im Zusammenhang mit diesen Leasing-Geschichten, als unsere glorreichen deutschen Kommunen angefangen haben, kommunales Eigentum zu verleasen. Das heißt, da gab es ein Modell, das begann so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Da kam es zu folgenden kuriosen Investmentgeschichten. Ein amerikanischer Hedgefondsmanager tauchte in Essen auf, bei der Stadt Essen, und sprach da mit einem Finanzchef, mit einem städtischen Beamten und der Sparkasse, der örtlichen Sparkasse, und dann haben die Folgendes gemacht. Die Sparkasse hat praktisch die Busgesellschaft verkauft an die Hedgefonds. Die Hedgefonds haben diese Busgesellschaft praktisch umsonst gekauft, weil es ein amerikanisches Steuermodell gibt, das kommunale Verkäufe im Ausland steuergünstig subventioniert und mit Krediten. Die Sparkasse hat, um diesen Verkauf zu bezahlen, einen Kredit bei einer anderen Bank aufgenommen, den der Hedgefonds großzügig eingeleitet hat. Dann hat man von dem Hedgefonds, der mit Sitz auf den Bahamas ist, die städtischen Buswerke zurückgemietet und hatte jetzt, Achtung, eine Leasinglaufzeit von 100 Jahren vereinbart. Und dann passierte Folgendes. Wenn ein Bus, das hat man auch mit den Kanalisationen gemacht, das war ein Modell, das hat Menem in Argentinien gemacht, wenn ein Bus oder ein Kanal eine Reparatur brauchte, dann durfte die Stadt das nicht machen ohne die Erlaubnis des Hedgefonds. Die mussten in Bahamas anrufen, mussten die Erlaubnis holen, ein gebrochenes Rohr in Essen zu reparieren, und das kostete dann $50,000. Materialwert vielleicht 190 Euro, Anfahrtkosten für zwei Techniker vielleicht 200 Euro, sagen wir mal, aber die kassierten 50.000 Euro für die Reparatur, und das hat es in Dutzenden von deutschen Städten gegeben. Das ist keine Science-Fiction, meine Damen und Herren, das ist kein Witz, das sind keine Treppenwitze, sondern das sind Realitäten, das ist wirklich so passiert. Nein. Werner, was denkst du denn? Das ist genau eine der Konsequenzen von dem, was seit Jahrzehnten jetzt schon passiert, nur jetzt noch viel verschärfter, privater Reichtum und öffentliche Armut. Ja? Staatsbetriebe verkaufen, zu privatisieren, alles das gehört hier rein. Und was die Privaten anbelangt, also haben wir vorher über die Situation von Bammel geredet, dass sein Arbeitsvertrag nicht weitergeht, über die Immigranten, das sind natürlich keine Vorzeigeunternehmer, sondern so kleinere Betriebe, Bauunternehmen auch, Restaurants, Handwerkerfirmen. Und wie sieht, also über die Hedgefonds und Soros und diese Leute, also das sind die ganz oben, ne? Und diese Kleinen, die wir da eben genannt haben, das sind die Kleinen innerhalb dieser Skala. Und wer wäre dazwischen? Also zum Beispiel Unternehmer, große Unternehmer, sogenannte seriöse Unternehmer. Nehmen wir mal einen von den ganz bekannten, einer hier in Spanien, einer, den man quasi als einen ideellen Gesamtkapitalisten bezeichnen könnte. Einer, der das Unternehmertum repräsentiert wie sonst niemand. Er repräsentiert den Erfindergeist, wie man die Ressourcen optimal kombiniert. Einer, der etwas wagt, etwas riskiert, der die Märkte kennt, der den weiten Überblick hat. Ne? Und deshalb ist dieser Mensch nicht nur selbst Unternehmer, sondern auch Präsident des spanischen Unternehmerverbands, COE, Herr Gerardo Díaz Ferran. Also man muss den Namen schon wissen und ihn kennen, um so ein bisschen die spanische Aktualität heute zu begreifen. Wie führt er seine Geschäfte? Bis vor kurzem war er, oder ist es immer noch, der Chef der Fluggesellschaft Air Comet. Nur der Laden musste im Dezember schon dicht machen wegen Misswirtschaft, pleite gemacht. Die Konsequenzen, mehr als 600 Angestellte und Arbeiter sind jetzt auf der Straße. Um Arbeitslosengeld wenigstens beantragen zu können, brauchen die Leute die Papiere von der Firma, die ihnen ihre Eigenschaft als Arbeitslose bestätigen. Hat er auch nicht rausgerückt bis jetzt. Und dann müssen sie selbst dafür noch demonstrieren vom Verwaltungsgebäude, dass er ihnen die Papiere gibt, damit sie zum Arbeitsamt können. Außerdem schuldet er ihnen noch bis zu 8 Monaten Gehalt. Sozialversicherung wurde teilweise sowieso nicht abgeführt. Und als die Betroffenen schon damals ihre Rechte dann reklamiert haben, auch demonstriert haben, da hat dieser Herr Diaz-Ferrandan gegenüber der Presse erklärt, dass sie, seine Arbeiter, schuld seien an dem Problem seines Unternehmens. Mehrmals hat er jetzt in letzter Zeit Versprechen abgegeben, dass sie ihre Löhne noch dann doch ausbezahlt bekommen hat. Eine persönliche Garantie hat er rumgetönt, ausgesprochen, aber bis heute natürlich nichts. Ne? Eine andere Konsequenz war, Tausende von seinen Fluggästen, denen er einige Tage vorher noch die Flugtickets verkauft hatte, die standen dann da dumm auf dem Flughafen rum und konnten die Reise nicht antreten. Aber auch sie können ihr Geld noch nicht reklamieren, weil er immer noch nicht offiziell den Konkurs seiner Firma angemeldet hat. Ne? Hat er auch versprochen, das zu tun, bis vor einer Woche, bis heute nichts. Und außerdem hat er damals zu diesen Fluggästen noch gesagt, sie seien selber schuld, weil sie das Ticket bei dieser Fluggesellschaft kaufen, bei seiner, also er hätte das nicht gemacht. Dann hat er, ist jetzt seit 2-3 Tagen bekannt, hat er noch eine andere Firma, eine Versicherungsgesellschaft, Seguros Mercurio. Und auch da gibt es jetzt ein großes Loch im Vermögen. Keine Liquidität. Also wer bei dieser Versicherungsgesellschaft versichert war, einen Unfall hatte letzte Woche, der bekommt jetzt kein Geld. Und dann gibt es so eine Kontrollinstanz von Seiten der Regierung für Versicherungsgesellschaften beim Wirtschaftsministerium. Und die werden jetzt diese Gesellschaft auflösen. Wer hat diesmal Schuld? Er? Nein, die Aufsichtsbehörde, das Ministerium, die ihm vor ein paar Tagen noch eine Lösung in Aussicht gestellt hätten und sich dann aber zurückgezogen hätten. Er vergleicht es mit einem Lotteriespiel, nur dass er eben ein schlechtes Los gezogen hätte. Und dann hat er noch Probleme bei der Caja Madrid, wo er bis zur letzten Woche noch im Aufsichtsrat war. Und dort hat er dann bei einem Kredit von 26 Millionen eine Garantie angeboten, die aber als Garantie schon für eine andere Sache vergeben war. So geht es gerade weiter. Ne? Sein Betriebsprüfer, da so eine Auditgesellschaft, PricewaterhouseCoopers, hat jetzt festgestellt, dass der Rechenschaftsbericht bei noch einer anderen Firma von ihm, von Miajes Marsans, für das Geschäftsjahr März 08 bis Februar 09 nicht glaubwürdig sei wegen Schulden in seiner Vermögensverwaltungsgesellschaft T-Inver. Jetzt könnte man natürlich fragen, was ist denn hier Besonderes dran? Das kommt täglich vor, dass irgendwelche Unternehmer ihren Betrieb in Sand setzen und dass das andere ausbaden müssen. Das gehört so quasi zum Tagesgeschäft. Da brauchen wir ja nur die Arbeitslosen zu fragen. Aber das Besondere ist doch, dass dieser Typ ja weiterhin ohne jedes Problem der Vorsitzende vom Arbeitgeberverband sein kann, dass er weiterhin Gesprächspartner ist für die Regierung. Ja. Also die Wirtschaftsministerin da, Frau Salgado, hat gerade jetzt, gestern oder vorgestern, ihn wieder bezeichnet als legitimen Vertreter der Arbeitgeber. Und dass auch die Gewerkschaften sich mit ihm zusammen an den Tisch setzen und zum Beispiel aushandeln, dass die Löhne für die nächsten 3 Jahre 0, was weiß ich, wie viel Prozent erhöht werden. Darf ich dazu was einflechten, Werner? Ja. Da glaube ich, meine Theorie der spanischen Rechten kommt hier wieder zum Durchschlagen. Solange diese Leute nie bestraft werden, das heißt straffrei ausgehen, genau wie die spanischen Folterer, die Kriegsverbrecher, spanische Frankisten, die sind nie bestraft worden. Solange die Leute nicht bestraft werden, fühlen sie sich im Recht und machen weiter. Und das ist das. Er denkt, er hat Recht, eben weil der Staat zu schwach ist und diese Demokratie ist zu feige und zu schwach, um solche Leute wirklich mit dem Strafgesetzbuch in der Hand hinter Gittern zu bringen. Das ist das große Problem. Sehr schön, das würden wir uns alle wünschen, aber warum passiert es nicht? Also warum wird er nicht bestraft, weil eben... Arbeiter abzocken und reinlegen ist legal in diesem Staat. Ja, zumindest solange niemand was anderes sagt. Dessen Interessen vertritt. Und also wenn wir sie bestrafen, müssen wir das selber machen. Wir können das, glaube ich, nicht vom Staat erwarten. Ne? Aber jedenfalls im Moment ziehen wir die Lehre draus, dass die Geschichte, was man, diese Mär, das, was man da immer wieder hört, dass die Geschäftsführer die Geschäfte führen, das genauso war, das genauso richtig, wie dass die Zitronenfalter die Zitronen falten. Ein Hundesohn, jedoch alleine sein kann weder Weib noch Mann. Die schönen Frauen gehen stolz vorbei, wenn sie die Lust in deinen Männerblicken sehen. Ich lass sie ziehen, ganz einerlei. Die Weiber werd ich sowieso niemals verstehen. Sehn ich nach dir, welch eine Qual. Und laufe auf, damit ich Spaß ertragen kann. Kolporteure aus Berlin mit ehrlichem, klarem Ostpunk. Skeptiker von dem Album Früher Werke. Vielleicht noch ein Lied. Hey du, lieber Geschlacht. Sind ja alle sehr kurz, nur so 1,50. Nicht auf den Überfall. Warten, bring dich herum. die Kolporteure. Wir schalten uns jetzt mal in die Bischofskonferenz, kurz vor den Nachrichten, vor dem Katastrophenblock. Gehen wir einmal in die Bischofskonferenz, mal gucken. Die katholische Kirche entschuldigt sich jetzt doch. Das würden wir uns gerne mal hier live im Niemandsland anhören. Ich gebe mal rüber zur Bischofskonferenz in Bayern. Entschuldigung. Nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsfällen am Berliner Canisius-Kolleg hat die katholische Kirche derartige Taten verurteilt und sich bei den Opfern entschuldigt. Am Rande der Deutschen Bischofskonferenz am Montag in Freiburg fand deren Vorsitzender Erzbischof Robert Zollitsch klare Worte. Sexueller Missbrauch an Minderjährigen ist immer ein abscheuliches Verbrechen. Und ich schließe mich hier der Formulierung von Papst Benedikt aus tiefster Überzeugung an und ich entschuldige mich im Namen der Kirche in Deutschland bei allen, die Opfer eines solchen Verbrechens wurden. Bereits 2002 hatte das Gremium Leitlinien zum Vorgehen beim sexuellen Missbrauch Minderjähriger erlassen. Wir deutschen Bischöfe drängen darauf, dass die früheren und teils lange zurückliegenden, wie natürlich auch alle neueren Fälle sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen aufgeklärt werden. Und dabei wünschen wir, dass die staatlichen Behörden so schnell wie möglich eingeschaltet werden und die Staatsanwaltschaften allen möglichen Einblick erhalten. Ausgelöst wurde der Skandal durch das Bekanntwerden von Missbrauchsfällen am Berliner Canisius-Kolleg, das vom Jesuitenorden geführt wird. Bis Mitte der Woche hatten sich bis zu 120 Opfer bei der Anwältin Ursula Raue gemeldet, die vom Jesuitenorden als Ombudsfrau eingesetzt wurde. Ja, das war unser kleiner Beitrag von der Bischofskonferenz. Der Herr Bischof hat sich entschuldigt. Er hofft, dass es damit getan ist. Die ziehen halt den Kopf ein bisschen ein, entschuldigen sich und hoffen, dass der nächste Skandal diese ganze Sache wahrscheinlich wieder verdurcht. Es geht aber darum, dass diese Leute systematisch und bewusst und wissentlich über Jahrzehnte hinweg diese Verbrechen vertuscht haben. Darum geht's. Und davon war nicht die Rede. Er sagt, wir wollen jetzt auch die staatlichen Behörden einschalten. Mein Gott, ist doch klar, die staatlichen Behörden werden immer eingeschaltet bei einem Verbrechen, oder? Was sollen wir diesem Bischof antworten? Müssten eingeschaltet werden. Ja. Und wollen wir mal sehen, ob er sich seine forschen Worte, diese Verurteilung und so, ob er das nicht bald selber schlucken muss, wenn rauskommen sollte, dass er selber auch ein paar Kinderlein im Schrank hat. Wird er vielleicht wieder das relativieren wollen, was er gerade gesagt hat. Die spanischen Bischöfe waren natürlich auch nicht faul. Die haben natürlich angefangen, auch um sich zu beißen und mit Schaum vom Mund um sich zu schreien. Da hieß es in dieser Woche habe ich gehört in den Nachrichten, einer der Bischofskonferenz meinte, das Problem wäre, die Leute reden zu wenig von Gott und reden zu viel von diesem Skandal. Das wäre das Problem an der ganzen Sache. Wie damals bei Haiti, ne? Wo dieser Bischof im Baskenland gesagt hat, es gibt ja noch Schlimmeres als das Erdbeben in Haiti. Zum Beispiel, dass wir uns keine Sorgen mehr machen über den Zustand unserer inneren Werte und sowas. Jeder hat die Angst dabei, keiner ist allein. Auch wer starke Nerven hat, der fängt dann zu schreien. Spiel ohne Gefühl, Spiel ohne Gefühl. Immigrant in Paris. We'll be right back. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Niemandsland, Freitag, 19. März 2010. Die vermischten Katastrophen und Meldungen. Verkehrte Welt 1, Madrid. Der spanische Richter Garzón, der eine beispiellose Korruptionsaffäre in der PP, der Partido Popular, der rechten spanischen Volkspartei, aufgedeckt hat, steht unter Anklage des sogenannten obersten Gerichtshofs, die Abhörprotokolle der damals verdächtigen und später überführten korrupten Politiker auf illegale Weise durchgeführt zu haben. Seltsam. Ein Richter wird beschuldigt, illegal vorgegangen zu sein. Der von einem rechten PP-Richter dominierte Gerichtshof hat es sich zum Ziel gesetzt, die Karriere des Richters Garzón zu zerstören. Daneben ist auch eine Klage der faschistischen spanischen Falange Splitterpartei gegen Garzón vom Gerichtshof akzeptiert worden, weil dieser den Völkermord an den Republikanern durch das Franco-Regime untersuchen ließ. Man stelle sich vor, eine deutsche Neonazi-Partei stellt Strafantrag gegen einen Richter, der den Massenmord an, sagen wir mal, den Juden während des Dritten Reichs untersuchen lässt. Der Bundesgerichtshof in Kassel gibt der Klage statt und leitet ein Verfahren zur Amtsenthebung des Richters ein. Verkehrte Welt. Spaniens Justiz tickt definitiv anders. Ultrarechts. Bei Ruske sind Maschine. Sehen Stellen, Schweiß will. Bahrain, verkehrte Welt 2. Mit den Petromilliarden der Ölscheichtümer am Persischen Golf versucht der marode Formel-1-Zirkus einen verzweifelten Wiederbelebungsversuch und hat die Rollen neu verteilt. Als Siegertypen hat man den bisher wenig sympathischen Spanier Fiesling Alonso bestimmt. Doch hat man ihm zuvor zur Auflage gemacht, dauerhaft in die Kamera zu grinsen, was er auch ausgiebig tut. Dafür darf er im Ferrari-Rennstall fahren und sich mit Champagner und von vollbusigen Mädchen feiern lassen. Das Zugpferd für den deutschen Markt, Michael Schumacher, schon Veteran und ausgemustert, wurde ebenfalls an den Golf gejettet, um für Mercedes anzutreten und den deutschen Markt bzw. die deutsche Fanwelt noch einmal aufzupushen. Die hat nämlich ganz schön nachgelassen. Das Interesse an Formel 1 war um 60-70% zurückgegangen, seit Schumacher weg ist. Die Wettbüros zwischen Hongkong und New York machten ebenfalls einen fetten Reibach. Verkehrte Welt. Verkehrte Welt 3, Madrid. Das spanische Umweltministerium zensiert eine von ihr selbst in Auftrag gegebene Dokumentation über die Zerstörung der Küsten, in der der Autor des Films unter anderem auch die Korruption als mitverantwortlichen Faktor für die beispiellose Zerstörung der spanischen Mittelmeerküstenlandschaften erwähnt. Verkehrte Welt. Paris. Bei den Regionalwahlen in Frankreich hat die rechtsradikale Front National wieder ihre alte Stärke von 12% zurückgewonnen. Die regierende rechte Partei von Präsident Sarkozy musste starke Einbußen hinnehmen und erhielt nur 26% der Wählerstimmen. Eindeutiger Sieger sind die bürgerlichen Linken, ein breites Bündnis aus Sozialisten, Grünen und Kommunisten. Sie erhielten 48%. Verkehrte Welt 4, das ungeborene Leben. Sie geben an, das ungeborene Leben zu schützen. Sie mobilisieren gegen Abtreibung und organisieren Demos. Die spanische Rechte und ihre klerikalen Ideologen kümmert nicht so sehr wie das ungeborene Leben. Das Leben der Geborenen kümmert sie aber offensichtlich wenig. Oder hat man schon einmal gehört, dass einer dieser Herrschaften für die Rechte der Kinder demonstriert hätten? Besonders beim Kindesmissbrauchsskandal durch katholische Priester, eine der kriminellsten Aggressionen gegen das geborene Leben, hat von den ungeborenen Lebensschützer aus den katholischen Kreisen noch niemand zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Das ungeborene Leben schützen sie, das geborene Leben darf kaputt gemacht werden. Verkehrte Welt. Fuck the born, protect the unborn. Katholische Kinderschänder, Priester werden seit Jahrzehnten von hohen Kirchenfürsten gedeckt und geschützt. Die Verbrechen gegen hunderte, ja tausende Kinder werden systematisch vertuscht und geleugnet. Allein in Irland wurden 35.000 Kinder von katholischen Priestern missbraucht und vergewaltigt, jahrelang. Mexiko, Ciudad Juárez. Die Grenzstadt zu den USA gilt als einer der verkommensten Orte dieses Planeten. Tausende von Frauen und Mädchen sind hier in den letzten Jahren bestialisch ermordet worden. Die Kriege der Narkobanden, Armut und Hunger prägen das Lebensgefühl der großen Mehrheit der Bevölkerung. 60.000 Limousinen ohne Nummernschild, viele mit getönten Scheiben, fahren unbehelligt von Polizei und Behörden umher. In diesen makabren Fahrzeugen fahren die Auftragskiller von Verbrechen zu Verbrechen, unantastbar. Verkehrte Welt. Ankara. Die türkischen Behörden haben damit gedroht, 100.000 Armenierinnen und Armenier aus ihrem Land zu deportieren, nachdem im US-Kongress sowie im schwedischen Parlament der Völkermord am armenischen Volk als historische Tatsache anerkannt worden war. 1915 ließ die Regierung des sich auflösenden Osmanischen Reiches 1,5 Millionen armenische Christen niedermetzeln. Das Thema ist in der Türkei ein Tabu. Die türkischen Regierungen leugnen seit jeher den Völkermord an den Armeniern. Berlin, Thema Nuklearwaffen. In der US-Administration gibt es eine harte Auseinandersetzung um die in Deutschland stationierten Atomwaffen. Die zuständige Behörde für nationale nukleare Sicherheit will in einer Machbarkeitsstudie die Lebensdauerverlängerung der nuklearen und nicht-nuklearen Komponenten für Bomben des Typs B-61 untersuchen. Zudem sollen die Waffen an die nächste Generation nuklearfähiger Jagdbomber angepasst werden. So heißt das offiziell. Wichtigster Befürworter dieses Programms ist Verteidigungsminister Robert Gates, der schon unter Präsident George W. Bush die Modernisierung vorantrieb. Das Vorhaben steht indes im Widerspruch zur Vision einer atomwaffenfreien Welt, die Präsident Barack Obama im vergangenen Jahr so fröhlich, so lauthals, so messianisch verkündet hatte. Zudem wollen Deutschland und vier weitere NATO-Staaten beim Außenministertreffen in Tallinn Ende April über den Abzug der verbliebenen rund 200 Atomwaffen aus Europa diskutieren. Die in Deutschland lagernden Bomben der USA befinden sich auf dem Fliegerhorst Büschel in der Eifel. Guido Westerwelles Gang. Das ist jetzt schon ein Dauerrenner im Niemandsland. Jede Woche kommen da neue interessante Sachen zum Vorschein, wie dieser Mensch sich praktisch das Amt zunutze macht, um sich selbst spätrömisch in Szene zu setzen. Erst hat er spätrömische Dekadenz im Sozialstaat angeprangert, hat auf Arbeitslose geschimpft, auf die Unterklässler niedergeschrien. Dann kam heraus, dass er mit seinem homosexuellen Lebensgefährten Michael Mronz, einem Eventveranstalter, das klingt sehr gefährlich, ein Hotel in Bonn eingeweiht hat, dass er Mronz auf Dienstreisen mitnimmt und unklar bleibt, ob dieser aus privaten Gründen dabei ist oder weil er Geschäfte machen will. Dass er gern Leute, die der FDP gespendet haben, zu einer Dienstreise einlädt. Oder zu vielen Dienstreisen einlädt. Dass er auch einem Geschäftspartner seines Bruders Kai Westerwelle einen Platz in seinem Flugzeug gewährt hat. Nun haben Spiegelrecherchen ergeben, dass Westerwelle von einem Netzwerk FDP-naher Geschäftsleute umgeben ist. Einer aus diesem Kreis hat es kürzlich sogar zu einer leitenden Position im Außenministerium gebracht. Das alles ist zumindest seltsam. Ob das kriminell ist, sollte eigentlich ein Richter untersuchen. Und doch ergibt sich aus der Summe der Vorfälle die Frage, ob Westerwelle geeignet ist, Außenminister der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Die Deutschen verneinen das inzwischen rigoros. Im Politbarometer des ZDF bekommt Westerwelle von den Befragten eine Bewertung von -0,9. Das ist für einen Außenminister ein absurd schlechter Wert. Meist genießen die obersten Diplomaten große Sympathien, weil sie das Land in staatsmännischer Weise repräsentieren und keine Entscheidungen treffen müssen, die den Bundesbürgern ans Portemonnaie gehen könnten. Naja, keine Entscheidung ist auch, die schicken halt Truppen nach Afghanistan. Das geht schon ans Portemonnaie, aber der Spiegel meint nein. Zumindest nicht sichtbar. Das macht dann der Finanzminister. Außenminister sind daher eine besondere Stütze, und in besonderer Weise eine Stütze der sogenannten Demokratie. Aber Westerwelle hat es nicht geschafft, in diese Rolle zu rücken, schreibt der Spiegel. Er ist eher eine Belastung für die Koalition von Angela Merkel geworden. Trotz steigender Werte für die Bundeskanzlerin hat das schwarz-gelbe Bündnis seine Mehrheit in den Umfragen verloren. Sowohl im Bund als auch in Nordrhein-Westfalen, wo demnächst gewählt wird. Es ist ein Skandal, wie ihn die deutsche Gesellschaft lange nicht mehr erfahren hat. Er wird das Land noch lange beschäftigen. Der Missbrauchsskandal umfasst immer größere Teile der katholischen Kirche. Natürlich auch weltliche Lehranstalten sind betroffen. Bei der Aufklärung haben Bischöfe wie Politiker versagt bzw. vertuscht. Ein gewisser Herr Müller, das ist ein Mann, der spricht für die Bischöfe. Und zwar Gerhard Ludwig Müller aus Regensburg, der wirft der Presse und dem Spiegel besonders, wegen seiner Kirchenberichte, eine Zitat, missbrauchte Pressefreiheit vor. Er mache sich der Verletzung der Menschenwürde aller katholischen Priester und Ordensleute schuldig. Die beißen also um sich, die Bischöfe. Antikatholische Medienkampagnen gegen das Zölibat und die katholische Sexualmoral. Das vergleicht er, jetzt Zitat, mit der berüchtigten Rede des Meisters der Volksverhetzung, gehalten 1937 in der Berliner Deutschlandhalle. Achtung, die Bischöfe vergleichen die Presse mit Goebbels, weil diese kritisch über ihre Kinderfickereien, wenn ich das mal so salopp sagen darf, berichten. Was antworten wir diesem Herrn Bischof? Nee, mir ist nur gerade eingefallen, warum kämpft die katholische Kirche gegen, zum Beispiel gegen das Recht auf Abtreibung? Vielleicht in der geheimen Hoffnung, dass dann mehr Kinderchen geboren werden, die man dann später missbrauchen kann. Wer weiß. Jedenfalls, viel schlimmer als das Verprügeln, Vergewaltigen und Demütigen von Kindern ist also für diese Leute die kritische Berichterstattung darüber. Aus seinem, ja, bitte, eine Wortmeldung von Bammel. Ja, wir hatten es gerade schon hier erwähnt. Das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich nur, dass man in den letzten 2-3 Wochen wirklich viele schöne, miese Witze über die katholische Kirche in der Presse lesen durfte. Also, Pressefreiheit hin oder her. Ich habe mich köstlich amüsiert über den einen oder anderen Karikaturwitz. Zum Beispiel? zum Beispiel El Jueves, dieses Satire-Magazin, was es hier gibt, die haben die letzten beiden Ausgaben, fast das ganze Heft war voll mit Kirchenwitzen, also ja. Prima, ich kann das nur begrüßen. Ja, ja. Es war ja auch wirklich, und es ist ja auch eine knüppeldicke Sache, aus seinem eigenen Bistum, von diesem Herrn Schröder, der da so um sich beißt, mit Schaum vorm Mund, kommen derweil ständig neue Schreckensmeldungen, vor allem über die Regensburger Domspatzen. Von 1953 bis 1992 war Monsignore Hans Meyer der Gewaltherrscher über Generationen von Spatzen, die er in der Vorschule in Ettertshausen betreute. Oh, oh, oh. Dreimal am Tag gab es Kirchgang. In zweier Reihen marschierten die Jungs von dort zum Speisesaal. Bei der Postausgabe in Reihe und Glied aufgestellt, kam es häufig zu Prügelexzessen. Christian Wilbrand kam 1966 als Neunjähriger in die Vorschule der Spatzen. Er erinnert sich, Zitat: Es ging um die Zertrümmerung der Persönlichkeit von uns Kindern. Die Brutalität und die eigene Angst waren allgegenwärtig. Zu den Torturen zählten Schläge mit Weideruten auf die Fingerspitzen und auf den Hintern, Fausthiebe auf den Kopf, das in die Höhe ziehen an den Haaren, Schläge mit Büchern. Die Kindheit war bald weggeprügelt. Ich hatte oft das Gefühl von Todesnähe. Einmal wurde ich von meinem Klassenlehrer so heftig an die Tafel geschleudert, dass ich besinnungslos wurde. Ettertshausen war ein Planet des Schreckens. Ja, ich will nicht, dass das in falsches Licht gerät. Das ist natürlich überhaupt nicht witzig. Witzig sind die Karikaturen über die Bischöfe und ihre ganze Schweinebande und nicht die Geschichten, die da jetzt ans Tageslicht kommen. Das darf man nicht verwechseln. Gut, wir haben das auch so verstanden, wie du das jetzt sagst. Frage, ist es denkbar, dass Georg Ratzinger davon nichts mitbekam? Der Domkapellmeister übernahm die Kinder ab der 5. Klasse in sein Internat in Regensburg. Er sagte, Zitat: Schüler haben mir auf Konzertreisen erzählt, dass es ihnen in Ettertshausen, wie es ihnen in Ettertshausen ergangen ist. Aber ihre Berichte sind bei mir nicht so angekommen, dass ich glaubte, etwas unternehmen zu müssen. Naja, wenn man da nichts unternehmen muss, wenn die Kinder sagen, ich werde da an die Wand geschleudert und niedergeprügelt, dann kann man sich nur sagen, welche menschliche Qualität hat denn dieser Georg Ratzinger? 1971, da war Ratzinger schon 7 Jahre Chef des Chores, wurde ein Priester in seinem Haus, der Musikpräfekt sowie Internatsleiter war, wegen sexuellen Übergriffs zu 11 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Georg Ratzinger hatte eine Wohnung im Haus der Domspatzen. Sein Bruder Josef hatte ihn damals dort oft besucht. Haben Sie nie etwas von diesen Vorgängen erfahren? Ex-Domspatz Meyer, der auf etlichen Konzertreisen dabei war, behauptet zudem, dass er sexuelle und körperliche Gewalt bis zum Verlassen des Internats 1992 als allgegenwärtig erlebt hat. Er selbst sei sogar von älteren Mitschülern vergewaltigt worden. In der Wohnung eines Präfekten gleich neben dem Zimmer der Oberstufe sei er mehrfach zu Analverkehr zwischen Schülern gezwungen worden. Die haben den Druck eines totalitären Systems eben weitergegeben, sagt er. Das Bistum Regensburg will sich zu sämtlichen Vorwürfen nicht äußern. Auch Georg Ratzinger schweigt nun. Und Benedikt, der 16. Offensichtlich hat Benedikt und öffentlich hat er noch kein Wort über die Vorgänge und die Vorwürfe gegen seinen Bruder gesagt. Kann ja sein, dass er nicht erst heute, wo er Papst ist, jetzt in anderen Höhen, Sphären schwebt, sondern schon damals und einfach deshalb nichts mitbekommen hat. Das heißt, die Nähe zu Gott war so gewaltig, ja, dass er das niedrige Jammertal hienieden gar nicht gesehen hat. Ja. Vielleicht ist es so. Als gedacht, und es kommen täglich neue hinzu. Der Skandal um sexuellen Missbrauch am Berliner Canisius-Kolleg und anderen katholischen Schulen nimmt immer größere Dimensionen an. So sollen sich bundesweit bis zu 120 Opfer gemeldet haben. In Berlin gab die Missbrauchsbeauftragte des Ordens Auskunft über den Stand ihrer Ermittlungen. Was jetzt hier über uns hereingebrochen ist, das hat eine Dimension angenommen, die bisher nicht zu erahnen war. Im Januar waren die ersten Missbrauchsfälle bekannt geworden. In einem Brief an rund 600 Ehemalige macht der Rektor des Kollegs den jahrelangen sexuellen Missbrauch an seiner Schule öffentlich. Ursula Raue spricht konkret über zwei Täter, darunter Pater Peter R., zu den illegalen Praktiken des damaligen Religionslehrers gehörte. Dass es eine Strafe dafür gab und die Strafe waren Schläge auf das Hinterteil, wahlweise nackt oder bekleidet, wobei die nackte Variante immer halb so viel Schläge hatte wie die bekleidete Variante. Schon 1981 hatten Schüler die vermeintliche Sexualpädagogik des Paters in einem offenen Brief angeprangert. Doch statt Aufklärung wählte die katholische Kirche das Prinzip Schweigen. Die Kultur des Wegschauens, die hat die katholische Kirche sich selbst über Jahrzehnte, ich würde sagen, eingebrockt, weil sie eine Institution ist, die nicht gerade kritikfreundlich, selbstkritikfreundlich ist, die darauf jahrzehntelang gesetzt hat, dass autoritär von oben herab bestimmt wird, dass bestimmten Leuten nicht geglaubt wird in ihrer Kritik, den Kindern schon gar nicht geglaubt wurde in den Erziehungseinrichtungen und dass man vor allen Dingen um eins immer bemüht war, nämlich einen Imageschaden von der ganzen Kirche abzuwenden. Täter wurden geschützt, Opfer allein gelassen. Die Vertuschung hat System. In der evangelischen Kirche ist es so, dass Missbrauchsfälle sofort auch an die Polizei, an die Staatsanwaltschaft gemeldet werden. Das ist ganz wichtig. Die katholische Kirche will dagegen immer erst zuerst eine eigene Voruntersuchung machen. Sie will mit dem betroffenen Täter sprechen, sie will einen Bericht nach Rom schreiben und abwarten, was die Glaubenskongregation in Rom dazu sagt. Und erst dann, wenn sie sozusagen selbst zu dem Entschluss gekommen sind, es handelt sich um einen Fall von sexuellem Missbrauch, werden auch die staatlichen Organe eingeschaltet. Der Missbrauchsskandal stellt die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche auf eine harte Probe. Bislang hat sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz bedeckt gehalten. Erst in der kommenden Woche will er sich zu den Vorwürfen äußern. Ja, wenn das bei der evangelischen Kirche schneller geht oder überhaupt passiert, die Sachen an die Staatsanwaltschaft weiterzugeben, dass es bei der katholischen Kirche ein bisschen länger braucht. Das wissen wir ja, wie lange die gebraucht haben, zum Begreifen, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Da dauert alles länger. Gut. Du sagst, ich liebe dich, mein schönes Mädchen. Was ist in Wahrheit denn wirklich daran? Was wird aus dem Gefühl? Hängt plötzlich alles, dein ganzes Schicksal, das Leben daran. Sweet little Weiber, sweet little Weiber, sweet little Weiber, begreife den Schmerz. Im Kammern der Vertrauen, in dunklen Zeiten, die besten Freunde begehen Verrat. Bist du gefahrenlos, den Tag bestreiten? Dann sei doch ehrlich und hau einfach ab. Sweet little Weiber, sweet little Weiber, sweet little Weiber, begreifen den Schmerz. So viele starben schon vor ihrer Zeit, niemand soll Handlanger sein. Nur er sein Leben zu wagen bereit, die einen Liebeswunder. Die Stunde der Gefahr. Es ist Freitag. Es ist Niemandslandtag. Ein doch recht vorfrühlingshafter, doch auch recht warmer Tag hier im Herzen Barcelonas. Hier an der Plaza Real. Niemandsland, Kontrabande 91.4 FM. Vielleicht ein paar Kulturnotizen. Es geht um Kino, um Filme. Bammel, du hast etwas vorbereitet. Ja, du hattest ja vorhin bereits diesen staatlichen Eingriff erwähnt. Ein Dokumentarfilm, der von der Regierung in Auftrag gegeben wird, wird zurückgezogen und neu bearbeitet, wenn man das mal so vorsichtig formulieren will. Mhm. Das Thema Zensur hat ja in Spanien, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien, eine lange Tradition. Und aber hallo. Ich hatte vor 14 Tagen noch die Möglichkeit, den Film Hollywood contra Franco zu sehen, ein Dokumentarfilm über Ernest Hemingway und all die anderen großen Bekannten aus den 40er und 30er Jahren in Hollywood, die sich dem Thema dem spanischen Bürgerkrieg gewidmet haben. Es gibt ja eine ganze Anzahl von großen amerikanischen und europäischen Produktionen zu dem Thema und dieser Film widmet sich eben dieser Geschichte und da wird auch ganz ausführlich auf die Zensurmaßnahmen von Franco zur Zeit des während seiner Regierungszeit, wenn man das so nennen will, eingegangen, weil viele amerikanische Filme entweder gar nicht in Spanien in die Kinos kamen oder in einer völlig verstümmelten Fassung. Ja, oder es gab sogar, wenn ich unterbrechen darf, es gab sogar diese Piratenfilme, wo die Spanier die Bösen waren und die wurden hier im Kino als Portugiesen verkauft. Das waren Portugiesen, die bekamen portugiesische Namen und die haben die Fahne rausgeschnitten, falls irgendwie welche Hoheitszeichen zu sehen waren und die haben da portugiesische Sachen rein kopiert. Ja, sehr schönes Beispiel. Mit Errol Flynn zum Beispiel, ne? Anderes Beispiel, was in diesem Dokumentarfilm erwähnt wird, ist, dass eben Humphrey Bogart in Casablanca im spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat und in der spanischen Fassung war im Urlaub in Österreich. Unglaublich, wirklich. Und ich fand den Film ganz toll. Leider ist er schon aus den Kinos wieder verschwunden. Falls er doch nochmal irgendwo auftaucht, empfehle ich euch den dringend. Zwei weitere aktuelle Dokumentarfilme, die ich noch empfehlen möchte, sind La Bomba del Liceo, ein Dokumentarfilm über einen katalanischen Anarchisten, und Garbo el Espia, der ist ja schon ein bisschen länger im Umlauf, aber ich habe ihn erst jetzt gesehen und ich fand ihn auch ganz toll. Und dann hat Werner mir hier noch einen Tipp gegeben, und zwar gibt es am kommenden Dienstag, den 23. März, um 20.30 Uhr und um 22.30 Uhr im Verdi Park einen deutschen Film, der heißt War Child von Christian Wagner. Widmet sich im Verdi Park muss man zahlen. Leider nicht gratis, im Verdi Park muss man zahlen, genau. So. Der Film ist widmet sich dem Bosnienkrieg, dem Thema der Bewältigung des Bosnienkriegs. Und es geht um eine junge Frau, die dort im Krieg verschwunden ist und dann wird diese Geschichte neu aufgerollt und es ist ein ziemlich erschütternder Film. Ich habe den vor einem Jahr in Deutschland gesehen, ich fand den super. Also Dienstag, 23. März, 20.30 Uhr und 22.30 Uhr im Verdi Park. Der Film heißt War Child. Dann hatten wir ja Oscarverleihung. Auch dort wurde sich ausführlich dem Thema Krieg und Zerstörung gewidmet. Erstaunlicherweise hat der Film Avatar, den ich wie bereits erwähnt überhaupt nicht ausstehen kann, relativ schlecht abgeschnitten, während Catherine Bigelow, die Ex von James Cameron, mit ihrem Irak-Film in Tierra Hostil ganz gut abgeschnitten hat. Der Film ist erstaunlich gut für eine amerikanische Großproduktion und den würde ich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen. Es gibt zurzeit einen weiteren Film, der sich dem Thema Krieg und Zerstörung widmet. Der Film heißt Brothers. Ist ein Remake von einem dänischen Film aus dem Jahr 2004 von Susanne Blier. Das Original ist ebenfalls dem Thema entsprechend ausgesprochen erschütternd und auch ein Film, den man hier und da in Spanien doch nochmal zu sehen kriegt oder auch auf DVD erwerben kann. Das Original heißt ebenfalls Brothers aus Spanien und das Remake mit dem Spider-Man, das läuft jetzt aktuell im Kino. Da dürft ihr selbst entscheiden, für welche Fassung ihr euch entscheidet. Das waren meine Kinotipps. Und ich gebe mal das Mikro wieder weiter an meine beiden Kollegen. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, ein Film, der im Moment sehr diskutiert wird in Deutschland, ist ein Film, den möchte ich mal kurz auf andere Art vorstellen. Und zwar direkt wieder hier über unseren YouTube-Kanal. Die Fremde, das ist Umay, gespielt von Sibylke Kili, in ihrer eigenen Familie. In Berlin aufgewachsen, lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Istanbul. Umay flüchtet aus der unglücklichen Ehe zu ihren Eltern nach Deutschland. Der Vater ist entsetzt. Eine Deutschländer-Hure. Siehst du, wie sollen wir den Leuten noch in die Augen schauen? Das ist der Vater. Den Kontakt zu ihrer Familie nicht abreißen zu lassen, aber ihr Vater bleibt hart. Siz bizim ailemizsiniz. Sen benim babalık yapamadığımın kanıtısın ben, biliyor musun? Du bist mein Versagen als Vater. Der Vater verstößt die Tochter. Du hast mein Herz gebrochen. Der Vater und die Brüder sind hin und her gerissen zwischen dem, was die Gesellschaft anscheinend verlangt, und ihren Gefühlen. Die Sache eskaliert. Die Spiegel-Online-Kritik? Die Fremde erzählt die monströse Geschichte eines Ehrenmordvorhabens. Das aber aus der denkbar intimsten Perspektive. Die Geschichte von Regisseurin Feo Aladag berührt und funktioniert gerade deshalb, weil sie in der Welt junger Türken spielt, die man als integriert bezeichnet. Kein Islamist, weit und breit. Für Hauptdarstellerin Sibylke Kili ist die Fremde die zweite große Rolle ihres Lebens. Wie man die Sehnsucht auf die verlorene Heimat ohne jede große Geste zur Aufführung bringen kann, das spielt diese große Fremde des deutschen Films wie keine zweite. Das klang doch recht interessant und auch sehr positiv, hier aus dem Spiegel TV übernommen, die Kritik an dem Film Die Fremde mit Sibel Kekeli. Bekannt auch aus dem Film Gegen die Wand, ne? Das war sie, glaube ich, ne? Von Fatih Akim. Ganz genau, ja. Das war ja auch sehr harter Stoff, ne? Gegen die Wand. Ein super Film und eine ganz große Schauspielerin. Gut, also in Deutschland in den Kinos angelaufen, Sibel Kekeli. Es geht um das leidige Thema der Ehrenmorde unter, ja, unter Türken. Das Schlimme, wie eben gesagt wurde, ist eben, dass das junge Türken der zweiten oder der dritten Generation sind und nicht irgendwelche verknöcherten alten Islamisten oder Muslime. Die würden das wahrscheinlich noch nicht einmal machen. Das kann man auch noch, das sollte man vielleicht auch in Rechnung stellen, dass das doch nicht jedermanns Sache ist. Aussteiger dieser Zeit. Fuß in die Sowjetunion. Sie veränderungsbereit. Und doch wenn er nicht versteht, spielt die Zeit in anderen Sicht. Weiß ich wieder, was gilt für dich und mich für uns. Fuß in die Sowjetunion. Ja, noch mehr Filme. Ein Film, den du gerade erwähnt hast, der heißt Logorama. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Ton reinkriegen. Oder Malibu. Man sieht. Good morning, life. Good morning, sun. Man sieht eine wunderschöne Ferienlandschaft. American Family. Ein Bus kommt an. Erzähl mal, worum geht's? Das ist ein Animationsfilm, der also eine Computeranimation, die eigentlich nur aus bewegten Logos besteht und sich in mehr oder weniger ironischer Weise hier sehen wir schon das schöne Logo von McDonald's. Ja, eine Welt aus Logo. Ja, eine Welt aus Logos. Und wenn ich hier so durch Spanien über die Autobahn sause, dann denke ich manchmal, ich bin mitten in diesem Film irgendwie. Oder auch durch die Innenstadt, man braucht sich ja nur umgucken, man wird zugeballert mit bekloppten Werbeideen. Jetzt ist es so, dieser Film, Logorama, ich komme darauf, weil ich, wie bereits erwähnt, für das Filmfestival Mekal, das internationale Kurzfilmfestival, vom 9. bis 18. April hier in Barcelona ist, arbeite und dieser Film eben im Wettbewerb ist und wir uns dann die Mitteilung erreichte, dass dieser Film nicht aufgeführt werden darf, weil McDonald's sich einen Image-Schaden befürchtet, weil ihr Logo darin verwendet wird und sie versuchen gerichtlich zu erwirken, dass dieser Film nicht mehr aufgeführt werden darf. Warum benutzen die das Logo als Toilettenpapier oder warum schließen die da Image? Dafür kann man sich den Film angucken und zwar im hoffentlich klappt es doch noch im internationalen Wettbewerb des Mekal Festivals oder bei YouTube gibt es auch einen Trailer dazu, wo man so einen Eindruck davon bekommt. Wer keine Lust hat, ins Kino zu gehen, der geht eben ins Internet. Ich würde das Kino bevorzugen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Logorama jedenfalls ist die Geschichte ist so, dass um es kurz zu machen, er ist für einen Oscar nominiert worden und hat auch gewonnen und irgendwie ist es jetzt scheinbar so, dass McDonald's doch kalte Füße kriegt, weil sie befürchten, dass der Image-Schaden, den sie durch dieses gerichtliche Vorgehen gegen die beiden armen Filmemacher größer ist als der Schaden, der ihnen durch diesen Film da angeblich entsteht, wobei mir überhaupt nicht geläufig ist, was daran so schlimm ist. Also. Na, vielleicht haben sie Angst, dass diese Message von Brooke Shields rüberkommt. Die hat zwar übers Rauchen gesprochen, darüber eine Bemerkung gemacht, aber vielleicht könnte die Botschaft sein, die man hört, McDonald's kills. When you are killed, you've lost a very important part of your life. Ja, ja, okay. Das ist so. Alles kills. Life kills. Gut, das war doch ein interessanter Beitrag. Wenn ich Gelegenheit habe, werde ich mir diesen Film natürlich angucken. Vielleicht sogar im Internet. Da kriegt man ihn ja. Unser Programm ist schon weit in die letzte halbe Stunde hineingerückt. Am 17.03.1942 gab es ein schreckliches Ereignis. Der Massenmord im Vernichtungslager Belzec begann. An jedem 17.03. wird dieses schrecklichen Ereignisses gedacht. Belzec, Sobibor, Treblinka, diese Namen von nationalsozialistischen Vernichtungslagern, schrieben in der Geschichte des monströsen Völkermords an den Juden ein besonders perfides Kapitel. Errichtet wurden sie im Generalgouvernement an der einzigen Grenze Polens zur Sowjetunion. Sie dienten einzig dem Zweck, 2,3 Millionen polnische Juden möglichst effektiv zu ermorden. Von Tageskapazitäten war in diesem Zusammenhang die Rede, von Nachschub und von Leistungssteigerungen. Der Massenmord in den drei Lagern begann am 17. März 1942 in Belzec mit Deportationen aus Lublin und anderen Städten. In Kammern vergiftete man die Menschen mit Kohlenmonoxid, das von Motoren erzeugt wurde. Das Morden ging fabrikmäßig vor sich. Ein Transport von 2000 Menschen wurde innerhalb weniger Stunden verarbeitet. Das Lager Belzec war nur bis Dezember 1942 in Betrieb. Dann rissen die Nazis es ab und verwischten die Spuren ihrer grausamen Verbrechen. In nur 10 Monaten waren dort etwa 600.000 Menschen umgebracht worden, zumeist polnische Juden, aber auch deutsche und österreichische. Aktion Reinhard, das war der Deckname für die Ermordung der Juden im Generalgouvernement. Benannt nach Reinhard Heydrich, dem Chefplaner der sogenannten Endlösung. Über 2 Millionen Opfer. In diesen Tagen gedenken wir dieses schrecklichen Verbrechens. Ein anderes historisches Datum ist der 19.03.1944. Hier, meine Kollegen, was fällt euch ein zu diesem Datum? 44. 19. März 1944. Deutsche Wehrmacht besetzt Ungarn. Gut, ist nicht einfach dieses Datum, ist ein schwieriges Datum, weil der Krieg neigt sich schon fast dem Ende zu. Das letzte Kriegsjahr beginnt und die deutschen Truppen besetzen Ungarn. Warum haben die das gemacht? Ende Januar 1944 konzentrierten sich starke deutsche Truppenverbände an der Westgrenze zu Ungarn. Den Verbündeten in Budapest blieb der Vorgang nicht verborgen. Höflich erkundigten sie sich, was die Prozedere zu bedeuten habe. Die Truppen, so die prompte Antwort aus Berlin, bereiteten sich in der Ostmark auf den Einsatz an der Ostfront vor. Die Ungarn blieben skeptisch. Als die Wehrmacht 2 Monate später, am 19. März 1944, mit 120.000 Soldaten das Land besetzte, um einem vermuteten Frontenwechsel des Bündnispartners zuvorzukommen, hatte Ungarn dem nichts entgegenzusetzen. Hitler installierte eine deutschfreundliche Regierung und konnte mit ihr auch das letzte Kapitel der Endlösung der Judenfrage angehen. 800.000 Juden, die letzte große jüdische Gemeinde Europas, fielen den Nationalsozialisten mit der Besetzung in die Hände. Innerhalb weniger Wochen wurden 450.000 Menschen nach Auschwitz verschleppt und ermordet. Der Großteil der Budapester Juden überlebte nur, weil die Rote Armee vorrückte und der Krieg zu Ende ging. Auch dieses Datums gedenken wir heute. Am 19.03. Endlich weißt du, dass deine Eltern dich zeugten, damit du hier wie ein Vollidiot fröstelnd und ohne Not über allem stehst und nicht vorwärts gehst und nicht vorwärts gehst. Und du weißt, dass dein Vater sich fragt, wird er das bringen? Und deine Mutter sagt nein und aus endloser Menge Rufe. Jetzt musst du springen. Jetzt endlich wird dir klar, was es wirklich heißt, zu bereuen Kleinen und dennoch den ganzen harten Preis zahlen zu müssen, weil's kein Zurück mehr gibt. Was daran liegt, was daran liegt, dass du weißt, dass dein Vater sich fragt, wird er das bringen? Und deine Mutter sagt nein, und aus endloser Menge erklingen ermunternde Rufe. Jetzt musst du springen. Jetzt endlich weißt du, was es heißt, jung zu sein. Betrogen vom Augenschein an den Abgrund gehen. Halbnackt allein auf schwankenden Brettern stehen. Und runtersehen. Und runtersehen. Und du weißt, dass dein Vater jetzt sagt, das sind nur 3 Meter. Und deine Mutter sagt an. Und aus endloser Menge erklingen die Rufe der Väter. Jetzt musst du springen. Element of Crime von ihrem Album Psycho. Element of Crime, die Berliner Rocker. Alle Jungen, alle Mädchen wollen uns schätzen wegen in den Medien. Ja, diese funkelnde und aufregende Glitzerwelt sind alle in den Bann von Düsseldorf bis Bitterfeld. Doch von 100 kommt nur einer ganz nach oben. Der Rest, der landet bei 9Live oder auf Drogen. Ich sag, bring Talent, hab dickes Fell und hab Geduld. So, da du tanzt zusammen mit all den anderen den Achselschutz. Dein Herz ist hart, so hart, im Showgeschäft. Ja, Jan Delay, der ist natürlich spitze, der Junge. Der bringt Laune noch hier am Ende des Niemandslandes. Werner Herzog, da gibt's noch etwas. Die Retrospektive, die läuft diesen Monat aus. Wir haben am heutigen 19. um 17 Uhr, das hat leider schon angefangen, aber keine Angst, um 22 Uhr gibt's noch eine Vorstellung. The Wild Blue Yonder von Herzog, ein Film aus dem Jahr 2005. Und ebenfalls um 22 Uhr Grizzly Man in der Filmoteca de Catalunya. Grizzly Man. Ich habe den Film gesehen. Mir hat der sehr gut gefallen. Ich hatte ihn auf DVD übrigens. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Und ich kann nur sagen, guckt euch den Film an, Leute. Es ist wirklich eine neue Dimension des Kinos. Was würdest du sagen, Bammel, als Dokumentarstreifen? Ja, ich stimme dir zu. Also, neue Dimension des Kinos, das trifft die Sache auf den Punkt. Es geht um so einen Typen, der dessen Leben dokumentiert oder einen Lebensausschnitt von ihm wird dokumentiert. Er hat sich eingebildet, er könnte mit wilden Bären in, ich glaube, Alaska oder in Kanada leben. Und ist schon ein bisschen her, wo ich den gesehen habe. Ich muss ein bisschen meine Erinnerung wachrütteln. Ich kann dich vielleicht aufmerksam machen, dass dieser junge Mann auch versucht hat, ein Popstar zu sein. Der hatte einen sehr großen Geltungsdrang. Eigentlich ein sehr sympathisch, gut aussehender Bursche, auch Sportler, der dann mal eine kurze Zeit in die Drogenszene abkippte, so abgedriftet war und dann eben auf diesen Grizzly-Naturtrip kam und ist dann nach Kanada gereist. Oder Kanada oder Alaska? Ich glaube, es ist Kanada. Kanada, gut. in eine ganz einsame Gegend, wo wirklich so ein Bärreservat ist und wo man nur mit einem Wasserflugzeug abgesetzt wird und man kann da nur aus der Luft versorgt werden. Und der hat da sogar eine Freundin mitgenommen, ne? Ja, eine Freundin genau, war auch ja. mit. Das Ende will ich jetzt nicht verraten, weil wer den Film gesehen hat, der weiß, was einen da erwartet. Das Schicksal nimmt irgendwann seinen Lauf. Der geht jetzt bitte heute Abend in die Filmotheka und guckt sich den da an. Das ist echt sehr empfehlenswert. Ja, sehr empfehlenswert. Auch sehr schöne Naturbeobachtungen, sehr grausame Naturbeobachtungen auch. Und man lernt doch einen Menschen kennen, einen Charakter, wo man sagen würde, das ist ein Mann, der sucht seine Grenze. Der sucht wirklich irgendeine Grenze, vielleicht so diese Pioniergrenze. Da lebt auch vielleicht dieser Pioniergeist, als die Europäer den Kontinent eroberten und versuchten, immer neue Grenzen aufzutun. Er hat nochmal für sich selber eine neue Grenze entdeckt, dieser Grizzly Man. Ein Film von Werner Herzog in der Filmotheka zu sehen heute Abend. Viel Spaß. Das ist Jan Delay, sein Album Wir Kinder vom Bahnhof Soul. Das Lied hieß Showgeschäft. Jetzt Oh Johnny. Mach wie du meinst, auch fühl dich frei. Als Lauftouren rum, hohen Prügelein. Ey, alles cool, mach wie du willst. Ey, geh lügen, betrügen, ries bis. Ey, gib mir Fick, Alter, mach Geld. Ey, klau Ideen, bis im Schellen, sag Pech. Nenn meine Mutter eine miese Schlampe. Wolltest noch etwas durchsagen, etwas Wichtiges in eigener Sache? Ja, fast hätte ich es vergessen. Danke, dass ihr mich erinnert. Ich bin, wie gesagt, jetzt seit 4 Monaten hier in Barcelona und habe für dieses Filmfestival gearbeitet. Mein Vertrag ist jetzt seit heute ausgelaufen oder abgelaufen, sagt man, glaube ich. Und ich suche natürlich jetzt einen neuen Job. Bin hier weiterhin, möchte gerne weiterhin in Barcelona bleiben und meine Spanischkenntnisse und auch meine Katalankenntnisse verbessern. Nochmal zu meiner Person ganz kurz. Ich bin 40 Jahre alt, habe über 15 Jahre im alternativen Kino- und Kulturbereich gearbeitet in Deutschland, unter anderem in Hamburg im 3001 Kino. Das ist ein kleines Programmkino in Hamburg und habe dort jede Menge Erfahrung gesammelt in der Kinoleitung. Ich spreche jetzt ein bisschen Spanisch und fließend Englisch und Deutsch natürlich. Suche einen Job im Film-, Kino-, Veranstaltungsbereich, auch Veranstaltungstechnik oder Gastronomie- und Kulturbereich. Vielleicht ergibt sich ja was, vielleicht hat jemand von euch einen Tipp. Ihr dürft mir gerne eine E-Mail schicken, ich sag mal meine E-Mail durch. Auch auf die Gefahr hin, dass ich morgen hunderte von Spaßmails in meinem Briefkasten habe. Midnightmovie@web.de ist meine E-Mail-Adresse. Midnightmovie, so wie der englische Begriff Mitternachtsfilm oder Mitternachtskino, @web.de. Ja, wäre schön, wenn sich irgendwas ergibt. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja, viel Glück. Ich hoffe auch, dass die Hörerinnen und Hörer sich massenhaft bei dir melden werden. Ich hoffe, dass die das hören. Das Forum, das geeignetste Forum ist natürlich nicht hier, sondern ich würde sagen, du gehst zur Filmakademie und machst deinen Aushang. Da gucken immer Leute und Regisseure vom Fernsehen. Aber das können wir später besprechen. Ja. Gut, Werner, du wolltest noch etwas anmerken zu einem Thema, das dir noch so... Bonner, ich bin schon wieder dabei, mich zu verabschieden. Also als guter Ratschlag an die Hörer und Hörerinnen, also bitte nicht an der Börse spekulieren nächste Woche, weil jetzt haben eine US-Ärztegruppe festgestellt, dass das Risiko besteht bei Börsenschwankungen, besonders natürlich, wenn die Börse fällt, dass dann Herzattacken ausgelöst werden können. Ja, interessant finde ich auch, jetzt gehen sie, dieses Resultat wird jetzt weitergegeben an die Ärzte. Sie sollen dann also aufpassen, welche von ihren Patienten zum Beispiel Börsenmakler sind. Darum kümmern sie sich. Ich würde es auch gut finden, wenn die mal untersuchen würden, wie die Herzinfarktgefahr ist bei Leuten, die auf die Straße fliegen, die ihren Arbeitsplatz verlieren nach 10, 20, 30 Jahren. Ne? Oder das Selbstmordrisiko in der Telefongesellschaft. In Frankreich. Ja, genau. Ja, also das mit der Börse, da, das machen wir nicht. Also sinnvoller würde ich finden, zum Beispiel die Zeit nächste Woche zu benutzen, um aus der Kirche auszutreten oder sowas zu machen. Ja, dann verabschiede ich mich schon und im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Kapitalismus zerstört werden muss. Wir sagen Tschüss, Adeo, Adios. Ja, auf Wiedersehen und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich schließe mich der Meinung von Werner an, aber ich glaube, dass er das doch jetzt selber macht, oder nicht? Ich meine, das mit dem sich zerstören. Eben, der baut sich gerade selber ab. Meine Damen und Herren, das war's in unserem heutigen Niemandsland. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es hat euch Spaß gemacht. Hier unsere 2 Stunden mit Aufklärung, Unterhaltung, Propaganda und guter Musik und vielleicht auch sogar guter Laune genossen zu haben. Tschüss, adeo, adios. Bis nächsten Freitag, sagt euer Detlef Jeskatz. Jau, agur, haltet die Ohren steif. Deine Augen und Armageddon kann mich machen. Keine Arbeit, kein Erfolg und auch kein Geld haben. Ja, sogar chillen mit deinen wahnsinnigen Eltern. Und auch all die Neurosen und Gebrechen. Sie schmelzen dahin bei deinem strahlenden Lächeln und ich kann Fick auf alles geben, so wie Tupac, weil ein wunderschönes Wesen alles Böse wieder gut macht. Ich sag